kommentieren jetzt. Aber wieso? Nachher zu wissen, ob man es auf dem Pfeil hören wird. Das war jetzt so der Malung, also quasi. Das sollen die Leute hören, während sie den Artikel lesen. Ah. Als Hintergrundmusik, aber das hast du natürlich jetzt gründlich versaut. Dann kann er auch ab jetzt schweigen. Ja, ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, wenn man erst anfängt, dann sagt, so, jetzt sage ich aber nichts. Ja. Ja. Naja, dann könnten wir die Chancen nutzen, wo jetzt das Pfeil eh schon versaut ist, was dazu zu sagen. Nämlich zum Beispiel, was wir hier hören. Wir hören hier einen, naja, stämmigen Mann, sag ich mal, mit einer Klampe, der jetzt auf einmal angefangen hat zu singen, ohne uns vorher zu warnen. Nee, er hat uns gewarnt. Aber nicht ausführlich genug, finde ich. Er hat sich auf einen Barhocker gesetzt, in der Mitte des Restaurants, und hat angefangen, mit einer Klampe zu singen, laut. Laut, und Songs, die wir auch jetzt eigentlich nicht einfach aufnehmen und gemacht frei spielen können, glaube ich, weil... Meinst du, da ist irgendwie ein Copyright-Problem? Naja, was soll's. Vielleicht müssen wir an die GEMA was abdrücken, wenn wir das im Blog veröffentlichen. Ja, ich habe immer gehört, dass man muss keine GEMA zahlen, solange man nicht mehr als 7 Noten hintereinander spielt. Das ist aber, das ist nicht korrekt. Das ist doch egal. Du hast den schönen Schatz kaputt gemacht. So wird es nie was. Also so. Ich wollte darauf hinaus, dass man einfach die ganze Zeit so drüber quatschen, dass man den Lied, also man passt ja vor allem da. Ja. Was? Ich rede jetzt über dich mal weiter. Wir könnten auch einfach mal schweigen und die Leute den Song lassen. Das ist ja mit dir nicht möglich, ich meine. Weiter kommentieren, was ich sehe, ja, weil die lieben Hörer, die können das ja nicht sehen. Ja, bitte, bitte. Piep, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, hat sich gerade 4,5 Teelöffel Zucker in sein Espresso getan. Wahrscheinlich, damit er die Musik aushalten kann. Du musst ja schon erklären, warum das was Besonderes ist. Weil ein Espresso ist, weil also man damit eine halb trinkt. Ja, war doch. Ich wollte nochmal sagen, ich kenne den Song. Ja, wirklich? Ja. Krass. Wer ist nämlich von? Weiß ich jetzt nicht. Aber er heißt? Weiß ich auch nicht, aber ich kenne ihn. Ja, also wer den Song auch kennt, darf das gerne in die Kommentare schreiben. Mir fällt es nämlich gerade nicht ein. I Walk Alone heißt er. Ja, der heißt I Walk Alone, ich sag's dir. Okay. Wenn wir jetzt unsere Computer aufklappen würden, könnten wir ja im Internet mal nachsehen. Aber dafür haben wir keine Zeit, nee, weil... Nee, Spielverderber wäre das ja außerdem. Aber warum haben wir jetzt dafür keine Zeit? Weil du jetzt gleich sagen wirst, wie das Kuschelkäse geschmeckt hat. Nicht sagen, sondern... Sondern? Wir müssen es aufschreiben. Ach, wir müssen es aufschreiben? Ja. Ja, stimmt auch. Oh. Ein sehr trauriger Song. Ja. Also machen wir es, glaube ich, lieber schnell aus, weil... wenn die Leute das hören und irgendwie vor dem Computer sitzen und anfangen zu weinen, das wird ja auch... Ich wollte dich mal was fragen. Krank aus. Nämlich, was hältst du von Menschen, die sich in irgendein Lokal setzen und einfach mal laut Songs auf ihrer Klampe intonieren? Würdest du sowas tun? Nee. Warum? Das liegt aber zum großen Teil daran, dass ich überhaupt gar nicht Gitarre spielen kann. Du hast ein Klavier mit. Nee. Nee, warum wäre dir das peinlich? Ja. Würdest du da rote Ohren kriegen? Ja. Und das Klavier wäre wahrscheinlich nicht groß genug, um mich dahinter zu verstecken, damit niemand meine großen roten Ohren sieht. Also, dann bleibt immer die Frage, was diese Menschen wohl antreibt, das zu tun. Weil ich habe das schon mehr als einmal erlebt. Also, ich vermute finanzielle Probleme. Meinst du, er wird hier nachher... Oh, ja. Oh, oh. Hast du Kleingeld bei? Oh nein. Würdest du ihm, wenn du Kleingeld bei hättest, welches geben? Nur wenn er aufhört zu singen. Aber das ist nicht, ich sag mal, der hat Rhythmus und die Melodie ist erkennbar. Aber es ist so traurig. Es ist so traurig. Ich kann nicht mehr. Wir brechen diese Sache an dieser Stelle mal ab.